1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, vom Karneval zu Domian. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht und das heißt ja, ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sophie und Sophie ist 26. Hallo, ja, Sophie. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Sophie, um was geht's? Ja, eigentlich rufe ich auf einen sehr freudigen Grund an. Das freut mich. Wir werden bald auf große Reise gehen. Wer ist wir? Ich bin mein Freund. Ja, auf große Reise, das heißt? Auf große Reise, das heißt, wir werden unsere Wohnung aufgeben. Ja. Und werden auf die Räder steigen. Auf die Räder? Ja. Auf die Fahrräder? Genau, auf die Fahrräder und es wird Richtung Osten gehen. Was heißt Osten? Um das grob einzuordnen Richtung Baikalsee erstmal. Hey, genau. Also bis tief nach Russland rein. Genau. Sehr weit nach Russland. Genau. Ist auch ein großer Traum von uns beiden und ist auch schön, dass der jetzt in Erfüllung gehen wird. Und wir werden nicht bloß die Räder mitnehmen, wir werden auch einen Rucksack mitnehmen, Zelt, Wanderschuhe und werden auch Trekkingtouren machen. Ja. Wann soll es losgehen? Im April. Ja, früher dürft ihr auch nicht, weil es ja noch kalt da ist, ne? Genau, ja. Warum gerade? Die Kälte stört ja nicht so, ne? Bitte? Ist ja eher der die Kälte stört ja nicht so, es ist ja eher der Schnee, der stört. Natürlich, und dann mit dem Fahrrad ist das nicht gerade so einfach. Genau, genau. Warum gerade in den Osten, in die Länder, wo es doch unter Umständen auch gefährlich ist? Vielleicht gerade deswegen. Also ihr müsst ja durch krasse Länder fahren. Ukraine, Weißrussland. Naja, Ukraine war es schon gewesen. Aha. Georgien waren wir auch schon gewesen. Das sind sehr, sehr schöne Länder. Und die Länder reizen natürlich durch ihre Kultur. Ne? Mhm. Und eben, dass da kein großer Tourismus ist, ne? Das reizt natürlich und sehr. Tolle Landschaften, tolle Berge, ja. Hohe Berge. Das ist natürlich alles sehr reizvoll und dass man auch ein Stück weit seine Ruhe hat. Ne? Also wie viele Kilometer sind das bis zum Baikalsee? Oh mein Gott, vielleicht 5.000, 6.000. Wahnsinn. So viel sind es gar nicht. Nee, so viel sind es nicht. Nee, also rein zeitmäßig schafft man ja so 1.000 Kilometer in einem Monat. Mhm. Aber ihr müsst doch sehr gute Fahrräder dabei haben, sonst sind die Dinger doch bald schrottreif. Ja, wir haben uns Fahrräder selber zusammengebaut. Mhm. War auch nicht ganz billig. Wäre wahrscheinlich ein kleiner Gebrauchtwagen bei rausgesprungen. Ehrlich? Was hat ein Fahrrad ungefähr gekostet? Mit allem drum und dran? Mit allem. Das heißt auch mit Fahrradtaschen. Mit allem, was dazugehört? Also allem, was wir am Ende losfahren werden. Also naja, ich meinte, das Fahrrad kam 2.500. Ah, ja. Nur das Fahrrad. Ja. Ohne Taschen, ohne Zubehör. Mhm. Genau, also es ist schon viel Geld. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie lange wollt ihr unterwegs sein? Wir werden so lange unterwegs sein, bis das Geld alle ist. Und wie viel Geld habt ihr dabei? Wir haben jetzt 10.000 gespart, jeder. Und wie habt ihr das als Bargeld dabei? Nee, natürlich haben wir auch Kreditkarten dabei, ne? Wobei ich mir vorstellen kann, dass im tiefen Russland ihr mit Kreditkarten nicht viel anfangen könnt. Jein. Wir werden natürlich im tiefen Russland dann auch Bargeld mitführen, ne? Aber bis wir dahin sind, werden wir mit Kreditkarten. Und keine Angst? Nein, das eigentlich nicht, nee. Das ist ja erstaunlich. Also, genau. Um es nochmal zusammenzufassen, es ist die Liebe und das große Interesse an diesen osteuropäischen und an den asiatischen Teil von Russland. Ja. Und natürlich auch die Liebe zu den Bergen und zu der Natur, ne? Also wirklich weg zu sein und wirklich alleine was zu machen, ne? Ja. Und wir sind auch mit Zelt unterwegs und versuchen halt, also kein Hotel, nix. Mhm. Und werdet so euch dann auch selbst verpflegen? Genau, Selbstversorger halt, alles, ja. Wir haben auch schon viele Reisen gemacht, also es ist nicht so, dass wir von 0 auf 100 machen, also wir haben schon einige Touren gemacht. Was war die weiteste und größte bisher? In Georgien, der Kaukasus. Das war schon das Größte. Das ist ja auch schon ganz schön. Genau, ja. Und wir haben vorher auch die Ukraine eine Wintertour gemacht. Mhm. Da haben wir den höchsten Berg in der Ukraine bestiegen, das war auch sehr schön. Immer ihr beide? Wir beide, ja. Ja, super. Sprecht ihr denn Russisch? Ich lerne noch. Ja, das muss man, glaube ich, schon ein bisschen wirklich, können, ne? Wirklich sprechen natürlich nicht, aber man kommt auch, ohne dass man das spricht, sehr gut voran. Ja. Ohne richtig Sprache. Führt ihr denn irgendwie, habt ihr so ein Satellitenhandy für den Notfall dabei? Nee, das ist viel zu teuer. Und das bringt ja am Ende auch nichts, da kann ich Hilfe rufen und dann ist da ja gar keiner. Da ist keiner, genau, wer soll da wohin kommen? Genau. Da kommen wir eigentlich auch zu dem eigentlichen Thema, weswegen ich anrufe. Also es ist ja eigentlich alles ganz schön, ne? Mhm. Und ich war aber jetzt bei meinem Frauenarzt gewesen und er hat bei mir einen Virus festgestellt und der heißt der Human-Papillaren-Virus. Mhm. Hast du davon schon was gehört? Nee, was ist das? Das ist ein Virus, der wird von Männern übertragen, rein beim Geschlechtsverkehr. Mhm. Kann man dem ersten Akt bekommen. Mhm. Kann jede Frau bekommen, ist auch sehr, sehr häufig. Der Normalfall, also dieser Virus wird, wenn er nicht bekämpft wird vom eigenen Körper, führt er zu Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Genau. Ja, so das und hast du, das ist das festgestellt worden. Genau, das und ist festgestellt worden. Der normale Werdegang wäre jetzt, dass alle 3 Monate eine Kontrolle durchgeführt wird, ein Abstrich. Das geht ja nicht. Das geht halt eben nicht auf meiner Reise, ja. Und das nimmst du in Kauf? Schwierig. Nehme ich nicht einfach in Kauf, sondern ich werde operiert. Wie, du wirst operiert? Vorher jetzt noch? Ja. Was heißt das konkret? Was wird operiert? Es wird am Gebärmutterhals, wird das weggelasert. Mhm. Die Viren sitzen am Hals, die werden weggelasert. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass das was bringt, 80%. Das heißt, da gibt es noch einen mittelschweren Eingriff oder ist das ein leichter Eingriff? Wie würdest du es? Naja, ich wurde nun noch nicht operiert in meinem Leben. Es wird unter Vollnarkose gemacht. Mhm. Dauert eine halbe Stunde. Ja, immerhin. Da es ja häufig ist, ist es jetzt eigentlich für die Ärzte nicht spektakuläres. Werde danach 4 Wochen kein Fahrrad fahren dürfen. Und das Schlimme daran ist halt, dass ich mich sehr schonen muss, weil ein innerer Grind in mir ist. Ja. Und wenn der aufgeht, dass ich da Blutungen bekommen kann, die nicht gestoppt werden. Das ist aber alles schon sehr gewagt. Es ist nicht mehr lange hin bis April. Es ist, genau. Das heißt, ich bin eigentlich 2 Wochen vor meinem Angriff, bevor es losgeht, bin ich... Vielleicht fit. Vielleicht fit, ja. Warum also verschiebt ihr das Ganze nicht um 4 Wochen? Das würde ja, also, wieso? Naja, um dich vielleicht ein bisschen zu schonen und damit du dann wirklich fit bist. Nicht, dass du bist, weiß ich, jetzt in Polen bist und hast irgendwelche Blutungen und es muss alles abgebrochen. Nee, also nach 4 Wochen ist auch wirklich verheilt. Ah, ja. 4 Wochen ist auch komplett verheilt. Das ist kein Problem mehr. Das Problem ist halt eher, dass das sein kann, dass damit der Virus nicht bekämpft ist, dass er immer noch da ist. Mhm. Und zumal, wenn die OP gemacht wird, der Virus ist immer in einem. Das heißt, was heißt das? Das heißt, er kann immer wieder ausbrechen. Das heißt, aber du musst dann, wenn du zurück bist, immer wieder dich kontrollieren lassen, untersuchen eigentlich lassen? Eigentlich während meiner Fahrt immer wieder. Auch schon, aber das nimmst weil du in Kauf, dass kann du... kann natürlich auch innerhalb von einem halben Jahr, vielleicht einem Jahr, das wissen die Ärzte nicht, die sagen halt erstmal, es ist alles saniert. Ich verstehe, aber du nimmst das in Kauf, dass du es dann nicht machst. Ja, was soll ich machen? Da könnte man... Es ist mein großer Traum und... Ja. Ich kann ja jetzt nicht sagen, da bleibe ich mal zu Hause lieber. Kann ich nicht beurteilen. Was sagt dein behandelnder Arzt? Naja, der ist ganz schön neidisch. Naja, dass ich auch Weltreise mache. Ja. Er sagt halt auch, ich sollte mich kontrollieren lassen. Ich kann ihn halt per E-Mail kontaktieren, wenn was ist. Und ich meine, zur Not kann man ja immer noch zurückfliegen. Ne? Genau, das geht von fast überall her, wird es irgendwie dann möglich sein. Genau. Liebe Sophie, das finde ich sehr interessant. Und ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute. Erstmal alles Gute für den Eingriff. Und danke. Eine tolle Reise mit hoffentlich keinen großen Schwierigkeiten. Und mit kommt gesund zurück und mit vielen interessanten Erfahrungen. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Dann noch. Ja, tschüss. Ja, ciao. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Helga. Und Helga ist 78. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Domian. Ja, hallo, Helga. Ja. Schön, dass du da bist. Gestern ist das etwas, bin ich ins Hintertreffen geraten. Ja. Den letzten beißen die Hunde, ist auch in jeder Talkshow so, ne? Aber jetzt haben wir uns ja. Jetzt haben wir uns wieder. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr mich angerufen habt. Das ist prima. Dann hast du gestern dich wahrscheinlich zum Thema Gehirn gemeldet. Ja. Ja, warum? Was ist da dein Beitrag? Ich habe eine tolle Karriere hinter mir, aber das, worüber ich mit dir sprechen sollte und vielleicht auch möchte, das wäre die Narkolepsie. Mhm. Du erklärst es uns. Ich soll es erklären. Ja. Und zwar läuft das so ab, ich werde ganz plötzlich schrecklich müde, der Brustkorb wird eng und dann irgendwann rutsche ich zusammen. Ich habe mich schon wiedergefunden mit dem Kopf, als ich zu mir kam, mit dem Kopf auf dem Tisch eine Tasse runtergerissen oder bin von meiner kleinen Polstersitzbank hier runtergerutscht und kann mich eine Dreiviertelstunde, das geht auch manchmal bis zu anderthalb Stunden, nicht bewegen. Also das ist so eine Art plötzlicher Tiefschlaf. Ja, die Hände kann ich bewegen und ich habe probiert, weil der Neurologe mich gefragt hat, ich kann sprechen. Währenddessen kannst du sprechen? Oder, ja, oder wie? Ja, ob ich zwischendurch bewusstlos bin, kann ich nicht feststellen. Mhm. Es ist niemand da, ich bin alleine. Du kannst dich auf jeden Fall an nichts erinnern, wenn das passiert ist? Nein. Mhm. Wie oft kommt das vor? Das ist in der letzten Zeit zweimal in der Woche sogar aufgetreten. Und das könnte das rein theoretisch auch passieren, wenn du beim Einkaufen bist? Genau, danach hat der Neurologe mich auch gefragt, das könnte mir auf der Straße passieren, es könnte mir überall passieren. Ist das denn, da ist das Wort Schlaf vielleicht gar nicht richtig, ist es eine Art Bewusstlosigkeit? Ja, ob man nun wirklich bewusstlos ist oder nicht, das weiß man ja nicht. Naja, aber du bist nicht bei Bewusstsein, du kannst dich an nichts erinnern, du kannst nichts tun währenddessen. Ja, kann ich nicht. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich kann weder die Zehen noch den Körper bewegen. Ich kann die Hände bewegen. Und das ist eine Gehirnerkrankung? Das soll, der Neurologe kennt mich 26 Jahre. Ja. Ist ein sehr, ich möchte sagen, ein guter Freund inzwischen von mir. Er ist außerdem, ich bin wegen der Halswirbel, Nervenwurzelreizung an der Halswirbel vor, Wirbelsäule vor 26 Jahren zu ihm gekommen. Und er ist auch Psychotherapeut, davon habe ich profitiert. Ja, aber meine Frage war nochmal, ist das eine Gehirnerkrankung? Das wollte ich sagen. Er hat mir gesagt, das sei eine vorübergehende Stoffwechselstörung. Ja. Vorübergehend klingt ja schon mal ganz gut. Das heißt, das kann auch wieder verschwinden. Das wohl nicht, aber er hat mich gefragt, ob ich denn Angst hätte, mal nicht mehr aufzuwachen. Ja. Aber ich habe keine Angst. Wie lange hast du das jetzt schon so in dieser Art? Also ich war mit 25,5 Jahren, wurde ich das erste Mal, war ich sogar scheintot. Ein Krampfanfall. Ach, du hast das dann... Schlimme Schlafstörung voraus. Also begleitet dich das dein ganzes Leben lang? Ja, ob das nun das eine ins andere übergegriffen hat, weiß ich nicht. Gab es denn zwischenzeitlich in den Jahrzehnten so Ruhephasen, wo es dir recht gut ging? Das ist sonst immer im Schlaf aufgetreten. Ich wurde plötzlich wach und bekam keine Luft mehr. Mhm. Also jedenfalls ganz schlecht Luft und konnte mich auch nicht bewegen. Aber auch, wie gesagt, die Hände bewegen. Das heißt, das passiert so, du fällst in diese Bewusstlosigkeit, nennen wir es mal so, und wenn du dann aufwachst, kannst du die Hände nicht bewegen und du hast Atembeschwerden, starke Atembeschwerden. Ich kann den ganzen Körper nicht bewegen, ich kann nur die Hände bewegen. Und wie lange dauert das dann, bis du dann wieder so in Bewegung kommst? Ja, bis zu 1,5 Stunden hat so das lange, immer gedauert. So ja. Ich gucke ja schnell auf die Uhr, weil der Neurologe großen Wert darauf legt. Ja. Und da bin ich absolut zuverlässig. Bin ein ganz zuverlässiger Mensch von Natur aus. Das glaube ich. Ist das denn so, dass dir das jetzt insofern schon Angst macht, dass du dich nicht traust, rauszugehen? Nein. Du machst alles wie gehabt? Ich lebe so, als wäre das nicht da. Ja, ich lebe nicht mit der Angst. Denn ich habe ja noch viel schlimmere Sachen. Ich bin bedroht von einer Querschnittslähmung vom Hals ab. Ah ja. Also da sind schon mehrere Baustellen, mehrere Krankheiten. Ja, an der Brustwirbelsäule treibt ein abgespaltenes Stück vom Wirbelkörper, vom gebrochenen Wirbel durch einen Sturz. Aber da weiß ich auch nicht, warum ich gefallen bin. Nochmal zurückzukommen auf diese Erkrankung, über die wir sprechen. Das kann ja auch sowas gewesen sein. Vielleicht. Ja, vielleicht. Das kann zusammenhängen. Also der Arzt sagt auch zu dir, soweit du dich stabil fühlst, geh ruhig raus, gehen Sie ruhig raus und gehen Sie einkaufen. Das sagt der Arzt. Der Arzt überlässt alles mir. Mhm. Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Naja, aber wenn es ganz schlimm würde, dann könnte er ja sagen, Vorsicht, nicht rausgehen. Ja, das ist mein Risiko. Das ist dein Risiko, verstehe. Ich bin ja auch auf der Straße schon gefallen, einige Male. Mhm. Aber ob das die Ursache war, weiß ich ja nicht. So, dann drücken wir die Daumen und hoffen sehr, dass das auf der Straße nie passiert. Ja. Und dass es am besten so selten wie möglich passiert demnächst. Ja. Alles Liebe und alles Gute. Freue mich, dass du angerufen hast, Helga. Ja, ich danke Ihnen, Domian. Ich kenne Sie ja schon sehr, sehr, sehr, sehr lange. Ja, ich mache das schon eine ganze Weile hier. Ja, ich weiß. Freue mich, dass du da warst. Alles Gute. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Tschüss. So, ich muss an dieser Stelle doch mal Roman Lob gratulieren. Roman Lob ist ja heute gekürt worden von den ARD-Zuschauern als unsere Stimme für Baku. Er ist der Nachfolger von Lena und wird beim Grand Prix, ich sage das ja immer noch so, wird er dann für Deutschland auftreten im Mai. Und wir sind sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Heute hat er auf jeden Fall schon mal einen schönen Sieg hingelegt. Gratulation von unserer Seite und wir drücken natürlich die Daumen dann in Baku. Roman, und schon haben wir einen Roman, aber es ist nicht dieser Roman, sondern ein anderer Roman. 34, guten Morgen Roman. Ja, ich bin es, ja. Du bist nicht der Roman. Nein, natürlich nicht. Roman, um was geht's? Ja, bei mir ist das Thema der Wolf. Und ja. Und ich habe heute erfahren über NTV, dass die Immunität von Wolf aufgehoben werden sollte. Ne? Ja, das hat die Tagesschau, uns haben alle berichtet. Ja, richtig. Also ja. Ich habe so verstanden, dass der Bundestag mit 25% der Stimmen dafür stimmen muss, aber die SPD befürwortet hat das. Also das ist jetzt ein Antrag und dann muss der Bundestag wahrscheinlich, die werden das beraten, nächste Woche, in zwei Wochen fällt da, glaube ich, die Entscheidung, ob es da eine Abstimmung geben wird. Wie findest du das? Also ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Also ich hatte auch so vom ersten Bauchgefühl, wo er Bundespräsident wurde, kein gutes Gefühl bei ihm gehabt. Warum? Damals stand ja noch nichts im Raum. Ich weiß es nicht. Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass das jemand ist, der keine Persönlichkeit hat, keine Ausstrahlung hat und der auch nicht wirklich etwas präsentiert, also so wie Gauck zum Beispiel, ne? Ja, das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist ja, wenn man sich was zu Schulden hat kommen lassen, was ja noch nicht juristisch nachgewiesen ist. Als du dann die ersten Vorwürfe so hörtest und diese Nachricht auf die Mailbox von dem Bild-Zeitungschef und so weiter, was hast du da empfunden? Also ich habe so am Anfang habe ich gedacht, ich beobachte die Sache ein bisschen. Ne? Mhm. Ich wollte nicht sofort ein Urteil fällen, sondern erstmal die Informationen sichten. Ne? Mhm. Also ich finde auch, dass manchmal über Menschen zu schnell geurteilt wird. Ja, und dass es Hetzkampagnen gibt. Ja, genau. Ich habe ja in meinem Leben selber die Erfahrung gemacht, dass man manchmal über einen anderen Menschen, zum Beispiel mir, ne, zu schnell geurteilt hat. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, dass das keine Hetzkampagne war, sondern dass der Wolf sich auch sehr ungeschickt angestellt hatte, ne? Und es gibt einfach zu viele Dinge, die ständig auftauchen, wo man mittlerweile doch schon ein sehr merkwürdiges Gefühl hat. Und ja, finde ich auch. Und auf jeden Fall schadet das dem Ansehen dieses Amtes, finde ich. Das ist ja jetzt schon extrem ramponiert, dass bei der Berlinale viele Künstler gar nicht mehr zu ihm gekommen sind, aus Protest. Und sowas darf eigentlich nicht sein. Das ist ja unser höchstes Amt im Staat und das muss angesehen und sauber sein. Ja, das ist genau das, was ich auch so sehe. Ne? Also ich finde, da muss auch ein Bundespräsident muss auf jeden Fall eine klare Haltung haben. Ne? Also der muss auf jeden Fall Respekt über alle politische Lager hinweg haben. Ne? Also meine Prognose ist, dass er jetzt nicht mehr lange im Amt sein wird. Dass er ich hoffe das mal. Sagen wir so. Ich denke, der kann sich nicht mehr halten, weil wenn die Staatsanwaltschaft dann ermitteln wird, dann das, kann er sich nicht halten. Also das gab so es noch nie in Deutschland. Ja, das habe ich auch so gehört. Mhm. Aber es gibt ja immer im Leben alles am ersten Mal. So, dann geht das ganze Riesentheater natürlich wieder los. Wer soll es dann werden? Wen würdest du dann favorisieren? Das finde ich immer sehr schwierig. Also ich hatte einen guten Eindruck von den Gauck gehabt, obwohl ich eigentlich mehr links stehe, so politisch, aber so insgesamt, habe ich dann, also ich war für den Gauck und... Ja. Also ich würde das auch sehr begrüßen, wenn man ihn nochmal ansprechen würde, habe allerdings die Befürchtung, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass hier irgendjemand anderes... Was ich auch noch erwähnen will, da klingelt's bei dir. Ja, ich höre es. Total zur Unzeit. Oh Mann. also ich tue den Telefon mal weit weg. Ja, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte was sagen, genau. Also ich habe, ich finde, es wird viel zu wenig jetzt geredet, dass zum Beispiel Politiker, wenn sie während der Amtszeit Vorteile nehmen, dass sie bestraft werden, ne? Was ich auch richtig finde. Ne? Mhm. Aber zum Beispiel finde ich zum Beispiel der Herr Schröder, der unser früherer Kanzler, der auch aus Hannover lustigerweise kommt und der Wulff hat ja seine Freunde übernommen, ne? Was ja auch schon eine Ironie der Geschichte ist. Ne? Ja. Auf was willst du hinaus? Ja, was ich hinaus möchte, also der Schröder war natürlich viel schlauer als der Wulff, ne? Der hat sich die Vorteile nach der Amtszeit geholt. Also ich will ist ja auch schon sehr viel darüber gesprochen worden, dass er du spielst auf die Geschäfte mit der russischen Gasfirma an und seiner Position. Ja, richtig. Okay, Roman, ich danke dir für deine Meinungsäußerung und wahrscheinlich hast du schon so für eine große Mehrheit der Zuschauer und Zuhörer gesprochen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, vielleicht hören wir auch noch eine andere Meinung. Mich würde das freuen. Vielen Dank, Roman. Ja, alles Gute. Mich auch, danke auch. Tschüss, ciao. 0800 220 50 1.23 haben wir und es geht weiter mit Andrea und Andrea ist 45. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Domian. Andrea, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte den Kollegen am Telefon schon kurz erzählt. Ich bin sehr schwer herzkrank seit dem Jahr 2010, in dem ich meinen Sohn geboren habe. Und infolgedessen ist eine schwere Herzerkrankung. Ich muss eben unterbrechen. Seit welchem Jahr? 2010. Bist du eine späte Mutter? Eine späte Mama, ja. Genau. Ich habe schon drei große Kinder und einen neuen Mann kennengelernt. Und durch die Geburt ist die Herzerkrankung ausgebrochen? Durch die Schwangerschaft. Durch die Schwangerschaft. Ja. Was ist das für eine Herzerkrankung? Also ich kann das jetzt nicht alle die Diagnosen wiedergeben, weil es so viel ist. Mhm. Das nennt sich erstmal eine terminale Herzinsuffizienz. Das hat sich so geäußert, dass ich im letzten Drittel der Schwangerschaft kaum noch Luft bekam, am Ende im Rollstuhl saß, lange Zeit hier im Regionalkrankenhaus untergebracht war, die dort versucht haben, mit Medikamenten zunächst erstmal Hilfe zu leisten und irgendwann feststellten, dass er nicht weiterkam. Und so kam ich ins Herzzentrum Berlin, war dort in einer Intensivstation. Und alles in der Schwangerschaft? Das kam kurz nach der Schwangerschaft. Achso, das kam dann nach der Schwangerschaft. Kurz im April habe ich entbunden und im Juni bin ich unter das Messer gekommen in einer Herzklinik. Der Arzt stand an meinem Bett und sagte, Frau Bäder, Sie haben Kammerflimmern und wir müssen jetzt sofort operieren, sonst sind Sie tot. Okay. Und dann habe ich bloß irgendwas noch unterschrieben, was weiß ich nicht. Und was wurde da operiert? Also ich wurde komplett aufgeschnitten und in meine Brust wurde ein Unterstützungssystem eingebaut, was mein eigenes Herz unterstützt. Achso, eine Art Schrittmacher? Nein, kein Schrittmacher. Nein. Das dient dazu, dass praktisch das eigene Herz sich wieder erholen soll oder als Überbrückung bis ein Spenderherz gefunden wird. So dramatisch ist es. So dramatisch. Das heißt, dieses Ding hast du jetzt noch in deiner Brust. Betrage ich in meiner Brust. Die Elektronik trage ich wie eine schwere Handtasche mit mir rum, damit ich am Tage mobil bin. Das heißt, aus der Brust kommen Kabel raus? Aus dem Bauch kommt ein Kabel. Dieser Verband muss wöchentlich steril angelegt werden. Genau, da besteht ja Infektionsgefahr und Entzündungsgefahr und so weiter. Genau, Essen und Trinken und Gerinnungswert, alle diese Dinge. Wie groß ist dieses Gerät, was du mit dir herumtragen musst? Also der Motor quasi für die... Das sind 3 Kilo, die Tasche wiegt mit der Elektronik. Kilo. Und in der Handtasche muss ich immer noch Ersatzakkus und einen Ersatzcontroller rumtragen. Und dieses Gewicht zieht natürlich unwahrscheinlich nach unten und drückt. Also zusätzlich eben auch noch auf die Kunstpumpe, was bei mir eben Herzrhythmusstörung auch auslöst. Zusätzlich jetzt in das operierte Herz hinein gibt es auch noch Herzrhythmusstörung. Das heißt, du bist durch die Schwangerschaft eine schwer kranke Frau geworden. Richtig. Das heißt, also stehe ich vor der Frage, die versuchen mich in die Richtung zu drängen, eine Transplantation machen zu lassen. Aber ich habe auch wahnsinnige Angst, so oder so. Es gibt keine Wahl zwischen gut und schlecht. Mhm. Es gibt, also beide Alternativen sind hoch mit dem Risiko behaftet. Also könntest du denn jetzt, wie du jetzt lebst mit diesem Gerät, könnte man das dauerhaft? Nein, also dauerhaft sind gar keine Erfahrungswerte. Mhm. In den 80er Jahren wurde erst mit der Entwicklung der Kunstherzen begonnen. Mhm. Und also zwischen 6 und 8 Jahren habe ich gehört, kann man mit diesem Kunstherz, ohne dass es massive Probleme gibt, überleben. Ja, also das nennt sich diese Apparatur, die du da bei dir trägst, das nennt sich Kunstherz. Das nennt sich links, also in meinem Falle Linksherzunterstützungssystem. Mhm. Du hast Angst vor einer Transplantation. Ich habe davor Angst, weil ich im Jahr 2010 fast 3-mal gestorben wäre und das sind Riesenoperation mit so vielen, vielen Stunden Aufwand. Natürlich. Riesenoperationen sind das. Laut Internet habe ich mich erkundigt, ist doch auch ein Risiko da, dass 10% der Patienten auf dem Tisch bleiben. Mhm. In den ersten Wochen versterben viele Patienten noch. Mhm. Und allerdings gibt es ja auf der anderen Seite auch, hatte ich hier auch schon Anrufer, die erfolgreich transplantiert wurden und die ein relativ normales und besseres, zumindest besseres Leben führen können, als das vorher der Fall war. Ja, aber man muss so klar sein in der Entscheidung. Also wenn, dann muss man komplett dahinter stehen und sagen, so, ich schaffe das. Und ich habe aber keinen Rückhalt, überhaupt keinen Rückhalt. Dieser Mann, mit dem ich das Kind habe, der lebt sein Leben. Mhm. Also ihm ist das auch alles zu viel geworden, denke ich mal. Ja. Kurze Frage zu dem Kind. Ist das Kind gesund geboren? Das Kind ist komplett gesund, ja. Also kein Rückhalt. Der Mann, dein Partner, dein Freund, dein Mann, der stützt und hält dich nicht. Nee, er kann das selber nicht. Also hat mit sich selbst zu tun und von daher. Aber du musst du kümmerst dich um das kleine Kind jeden Tag. Du bist ja zu Hause. Der Junge lebt bei seinem Vater. Ich kann den Jungen ja gar nicht großziehen, wenn ich hier in der Wohnung umfalle, dann ist er ohne Aufsicht. Wir leben also gar nicht zusammen, lebten auch nicht zusammen. Und die anderen Kinder sind schon groß und aus dem Haus? Die sind groß aus dem Haus, berufstätig und jeder macht seins, wie es in der heutigen Zeit auch so üblich ist. Ja. Darf ich dich etwas sehr, vielleicht es ist vielleicht eine schwierige Frage für dich. Bereust du manchmal, dass du noch schwanger geworden bist? Ich bin nur sehr traurig und verbittert darüber, dass der Mann nicht den Mut fand, in der damaligen Zeit, wo ich noch entscheiden konnte, ob ich diese Schwangerschaft austragen werde oder nicht, mir die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, ein Kind großzuziehen. Ich denke, dass ich dann noch mal ernsthaft entschieden hätte oder nachgedacht hätte. Aber jetzt zieht er es groß. jetzt bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Das Kind wäre sonst im Heim gelandet oder bei Pflegeeltern. Ja. Die Vermutung liegt doch nahe, wenn die Schwangerschaft nicht vorgekommen wäre, wärst du gesund. Mit aller Wahrscheinlichkeit, ja. Ja. Das ist ja hart. Du kriegst relativ spät ein Kind. Du wirst schwer krank, dein Partner steht nicht zu dir, du hast das Kind nicht, das Kind ist bei dem Partner. Du hast mehrfach mit dem Leben gerungen, mit dem Tod gerungen, um dein Leben gerungen. Ja, und jetzt soll ich mich wieder entscheiden. Gibt es denn niemanden, der an deiner Seite ist? Keine Freundin, keine Verwandte, Nein, Freunde habe ich gar keine mehr, weil ich war ja vorher auch schon krank wegen Depression und Angststörung. Aus dieser Zeit habe ich mich auch von allem zurückgezogen. Kennen Sie ja sicher, ich verfolge Ihre Sendung schon viele, viele Jahre und hatte auch schon längst vorgehabt, mal anzurufen, als ich nur diese Angststörung hatte, aber es kam nie dazu. Und man Familie gibt es auch keine mehr, keine Schwester, Bruder, Mutter, Vater, keine... Ich habe eine Mutter, mit der ich hin und wieder telefoniere, aber sie wohnt zu weit weg und ich bin einfach auch nicht mobil genug, um dorthin zu kommen. Und Andrea, also was du ganz dringend brauchst, finde ich, du brauchst eine sehr, sehr gute psychologisch-psychotherapeutische Beistellung, Hilfestellung. Gibt's aber nicht. Ich wohne hier auf einem Dorf, sag ich mal, in einer kleinen Stadt. Ja, aber du bist doch in der Nähe von Berlin, oder? Ich bin aber nicht mobil. Ich komme ja gar nicht raus. Und man verarmt durch die Krankheit auch. Ich habe so einen massiven wirtschaftlichen Abstieg. Das glaube ich. Das glaube ich. Dadurch, mein Auto musste ich verkaufen, alles. Ich habe wirklich nur noch ein Minimum. Und gerade am Anfang, wenn das mit den Zuzahlungen bei den Krankenkassen ist, ich habe die Entscheidung, habe ich einen Kühlschrank und bin satt und habe lebenswichtige Medikamente nicht. Wahnsinn. Oder ich kaufe Medikamente und ich habe nichts im Kühlschrank. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaubliche Zustände. Wie viele Kilometer entfernt wohnst du von Berlin? Ach, schwer zu schätzen, vielleicht 40. Ja, das ist schon ziemlich weit. Da kann man nicht mal eben mal so zur Psychotherapie, vor allen Dingen du, mit deinen, in den Umständen, in denen du lebst, hinfahren. Das habe ich nicht, ne? Ja, dennoch führt kein Weg dran vorbei, dass du eine Hilfestellung brauchst. Ja. Wir müssen jetzt überlegen, das müssen wir jetzt in Ruhe im Hintergrund überlegen, was wir dir da vorschlagen oder anbieten könnten. Ich glaube, so eine existenzielle Entscheidung, soll ich mich transplantieren lassen oder nicht, musst du ja intensiv mit jemandem besprechen. Das kannst du doch gar nicht allein. Nein, ich habe hier nur vor Ort einen Psychiater, der mir meine Medikamente verschreibt und vielleicht auch 10 Minuten Zeit findet, ja, mir mal zuzuhören. Das ist aber keine das ist Lösung. Ja keine Therapie. Nee, das ist keine Lösung. Das ist keine und das reicht im Grunde genommen nicht aus. Letztendlich, Andrea, muss es doch schon die Entscheidung irgendwo in die Richtung gehen, ja zur Transplantation zu sagen, denn die Alternative ist ja wahrscheinlich ein sehr früher Tod. Ja, das ist ja so diese Schizophrenie. Einerseits habe ich Angst davor zu sterben, also nicht vom Tod, aber zu sterben. Und andererseits denke ich, wofür kämpfst du eigentlich noch? Deine Kinder, die Großen, sind selbstständig. Der Kleine hat einen Vater. Ja. Wer weiß, ob der jemals erfahren wird, dass es mich gibt, wie es mich gegeben hat, ja, wie da ich selbst bin. Aber es wäre ja auch schön, wenn der Kleine doch seine Mama erleben könnte und seine Mama kennenlernen könnte, wenn die Mama wieder ein bisschen fitter ist. Das wäre ja doch ein sehr schönes Lebensziel und ein großer Grund, vielleicht sich auch anzustrengen. Was im Moment ist, ich fühle mich unendlich einsam. Ich habe keinen Computer, nichts. Ich habe versucht, mit Selbsthilfegruppen da irgendwas herauszufinden. Da habe ich auch keine Informationen weiterbekommen. Also jetzt machen wir uns mal schlau. Ich merke das schon, dass das große Problem ist wirklich die Isolation, in der du lebst. Und wahrscheinlich auch die Abgeschiedenheit aufgrund deiner geografischen Lage, deines Ortes. Andrea, bitte leg auf und du wirst von meiner Psychologin der Heide zurückgerufen. Und wir werden im Hintergrund alles Mögliche überlegen, um dir hoffentlich einen guten Rat geben zu können, ja? Ich danke Jens, ganz toll. Sehr, sehr gerne, Andrea. Hören. Sehr, sehr gerne. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Ihnen auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ich habe immer so ein komisches Gefühl, wenn mich jemand sieht und ich sage, du... Ist das okay? Oder soll ich dann auch siezen? Ich hatte mal überlegt, dann auch zu siezen, aber irgendwie ist mir das auch ein bisschen merkwürdig, weil ich ja immer seit so vielen Jahren hier duze. Naja, hier ist Günther. Günther ist 54. Guten Morgen, Günther. Schönen guten Morgen, Domian. Günther, über was reden wir? Ja, ich habe ein großes Problem. Und zwar Thema ist bei mir Kuckuckskind. Mhm. Erzähl mal genauer. Ja, ich habe also mit meiner geschiedenen Frau 3 Kinder. Ja. Dachte ich. Ja. Hab jetzt nach 26 Jahren, das war im letzten Jahr im Sommer, erfahren, dass die mittlere Tochter nicht von mir ist. Die mittlerweile wahrscheinlich auch schon sehr erwachsen ist? Die ist mittlerweile 26 Jahre alt. 26 Jahre. Die wird 27. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenschock für mich. Wie hast du es erfahren? Ganz einfach, das heißt einfach, eigentlich weniger einfach, war schon, meine Tochter und ich, wir hatten längere Zeit keinen Kontakt miteinander gehabt. Mhm. Weil wir einfach unterschiedlicher Meinungen in verschiedenen Themen gewesen sind. Mhm. Richtig Streit? Nein, ich sag mal, sie war mit ihrem damaligen Lebensgefährten, mittlerweile ist sie mit ihm verheiratet, also jetziger Ehemann, in der rechten Szene drin und in Skinheads und so. Und das war einfach nicht so akzeptiert von mir. Mhm. Und von ihr auch nicht meine Meinung akzeptiert, was diese Richtung betrifft, ist klar. Mhm. Und da hat man ganz einfach eine längere Zeit keinen Kontakt. Verstehe. Und nach ungefähr vor 1,5 Jahren, 2 Jahren war der Kontakt dann 3 Jahre her. Dann hatten wir keinen Kontakt war, dann hatten wir uns getroffen im Internet, auf irgendeinem Facebook oder wo, ich weiß nicht ganz genau, also auf irgendeiner Webseite zumindest. Ne? Mhm. Und ich habe sie angeschrieben und habe dann gedacht, naja, schauen wir mal, ob sie antwortet. Habe dann aber doch von ihr eine positive Resonanz bekommen. Mhm. Hi, wie geht's dir und bla bla. Und ja, ich war also überrascht davon, dass sie so positiv zurückgeschrieben hatte. Ja. Und dann hatten wir uns mal getroffen. Sie hat auch mittlerweile 2 Kinder, also Zwillinge, die ich bis dahin auch überhaupt fast kaum gekannt hatte. Und das hattest du von den anderen Kindern nicht erfahren, dass sie schon Kinder hatte? Doch, ich wusste, dass sie Kinder hatte und ich war auch einmal oder zweimal bei den Kindern, als sie Säuglinge gewesen sind, mal da gewesen, bevor der Kontakt dann abgebrochen ist. Ist sie denn immer noch in der rechten Szene? Sie ist mittlerweile bei die Richtung Hells Angels. Dahin tendiert sie zur Zeit mit ihrem Mann. Wie hast du es jetzt rausbekommen, dass sie nicht dein Kind ist? Ja, wir hatten dann letztes Jahr im Sommer, im letzten Juli, Freitag, das war so mein letzter Urlaubstag, dann hatte ich sie angerufen und sagte, mein Kind, ich komme mal hoch, weil sie wohnt ein bisschen weiter weg von mir. Dann machen wir mal einen schönen Tag mit dir und den zwei Kindern und fahren mit den Kindern mal in einen Park. Haben wir dann auch getan. Und als wir dann zurückgekommen sind, gegen Abend, sind wir in so einen kleinen Disput geraten. Und auf einmal setzt sie sich so ein bisschen verschränkt vor mich und sagt, hör mal, bist du überhaupt mein Vater? Hm. Oh, dachte ich, was ist denn jetzt? Sie frug mich, bist du überhaupt mein Vater? Hm. Ich sag also... Meines Erachtens ja. Ich sagte, das letzte halbe Jahr habe ich auch Zweifel. Okay, machen wir es mal nicht so spannend. Hat sie es klar dann gesagt? Das weiß sie was? Oder was kam also da noch? Ihre Mutter hat ihr immer wieder gesagt, als Kind schon, wenn ich sie abgeholt hatte am Wochenende mit den anderen beiden, was willst du eigentlich bei dem? Er ist ja gar nicht dein Vater. Haha, es war ja nur ein Spaß. Was hat sie mit dem Kind öfters getan? Okay, hat sie denn jetzt konkrete Hinweise? Die konkrete Hinweise waren keine da, aber eben, was die Mutter immer gesagt hat, das hat dann doch ein bisschen nachdenklich gestimmt. Gibt es heute konkrete Hinweise? Ja, wir hatten dann letztes Jahr im August einen Test gemacht, einen offiziellen Vaterschaftstest gemacht. Mhm. Und dabei kam halt eben raus, dass ich zu 99,9% nicht der Vater bin. Und nun? Ja, und dann haben wir die Mutter zur Rede gestellt. Mhm. Und dann hat sie dann noch den Namen des Vaters preisgegeben, wer ihr Vater ist, den ich auch dann kenne, und der aber schon vor 3 Jahren verstorben ist. Mhm. Was verändert das jetzt an deiner Beziehung zu der Tochter? Wir haben gar keinen Kontakt mehr. Gar keinen Kontakt mehr? Nein. Deshalb? Ich denke mir auch, ja. Sie hat zwar einen anderen Grund mehr oder weniger vorgeschoben, aber es wird... Will sie keinen Kontakt mit dir haben oder du nicht mit ihr? Sie kann mit mir. Ach so. Würdest du gerne mit ihr Kontakt haben? Im Moment nicht. Ich brauche im Moment ein bisschen Abstand und ein bisschen Ruhe für mich, weil das hat mich doch stark umgehauen, die ganze Geschichte. Weißt du, mich würde mehr stark umhauen, dass sie sich in der rechten Szene rumtreibt, als denn zu erfahren, dass es nicht meine Tochter. Beides ist nicht in Ordnung. Nein, das Letzte kann ich gar nicht so nachvollziehen. Also diese rechte Szene, das würde mich auch extrem irritieren und ich würde wahrscheinlich, wenn es keinen Zugang gäbe zu der Person, auch den Kontakt abbrechen. Was will man damit? So, ja. Aber Moment, das andere, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Kind großgezogen und ich habe eine tiefe Beziehung zu dem Kind entwickelt und erfahre nach 30 Jahren, das ist nicht mein Kind, würde sich doch in meiner Einstellung und in meiner Liebe zu dem Kind überhaupt nichts verändern. Das wäre mir scheißegal. Ja, das habe ich auch am Anfang gesagt. Also zwischen uns, nach meiner Meinung nach, soll sich nichts ändern. Und dieser Meinung waren auch alle beide gewesen. Aber nach einem Vierteljahr hat sich ihre Meinung geändert. Mhm. So, und dann hast du gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr. Na okay, da seid ihr euch ja einig. Sie will im Moment keinen Kontakt und du auch nicht. Jetzt, nachdem sie den Kontakt, ich hätte den Kontakt gerne beibehalten. Aber ja. Sie hatten ihn ja abgebrochen und ist das das dritte Mal, dass du den Kontakt hast. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass du dich auch erstmal ein bisschen fangen willst. Jetzt will ich mich wieder fangen, ja, ist klar, weil ich brauche ja... Ja, also, seid ihr euch da im Moment einig, in diesem Moment? In diesem Moment sind wir uns einig, ja. Aber ich möchte auch für die Zukunft auf keinen weiteren Kontakt mehr haben. Sie auch nicht. Du möchtest keinen Kontakt mehr haben, weil? Weil ganz einfach und die Wellenlänge nicht mehr stimmt. Nur durch diese Information? Ja. Unter anderem. Verstehe ich nicht. Kann ich wirklich nicht verstehen. Wenn du mir sagst, ich verstehe nicht, wie sie politisch tickt oder was sie jetzt im Moment da macht, bin ich auf deiner Seite. Ja. Aber ich verstehe es nicht, wie plötzlich die Wellenlänge weg sein soll, wenn man erfährt, dass es nicht mein Kind. Verstehe ich nicht. Weil wir eben längere Zeit keinen Kontakt hatten, über 3 Jahre hinweg. Ja, aber da ist einfach ein Gefühl weggegangen. Ja, aber du hättest doch Kontakt mit ihr, wenn du das nicht erfahren hättest. Du hattest doch schon wieder Kontakt mit ihr. Ja, aber ich denke mir, aufgrund ihrer eigenen Einstellungen wäre der Kontakt mit Sicherheit wieder weggegangen. Gut. Ob jetzt Vater oder nicht Vater gewesen ist. Und das wäre dann schon das dritte Mal und das machen einfach im Moment doch meine Nerven gar nicht mehr mit. Okay. Dann ist das deine Entscheidung, das erstmal ruhen zu lassen. Vielleicht kommen andere Zeiten, vielleicht besinnt sie sich auch und kommt auch nochmal auf einen anderen Trip, was ihre Aktivitäten da anbelangt. Vielleicht gibt es dann doch nochmal eine Annäherung. Ich würde es euch ja wünschen. Ich habe da nicht unbedingt die große Hoffnung. Also meine nächsten Gedanken sind sogar, dass ich eine Vaterschaftsabverkennungsklage machen möchte. Was würde das bedeuten? Dass ich aus dem rechtlichen Verhältnis raus bin. Was ist das für ein rechtliches Verhältnis? Ja, die Vaterschaft ist weg. Ja, aber sie ist erwachsen. Was hat das für Bedeutung? Sie ist ja teilweise auch abhängig vom Sozialamt. Mhm. Da werden ja auch, oder beziehungsweise Hartz IV, da können ja auch Einkommen überprüft werden von Eltern zum Beispiel. Okay, ich wiederhole es jetzt nochmal zum dritten Mal. Das kann ich nur verstehen aufgrund ihrer Lebensführung. Okay. Ich kann es nicht verstehen aufgrund dessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Aber wenn das für dich eine Entscheidung ist, und dann ist das natürlich zu akzeptieren. Ja, richtig. Ja. Mensch, Günther. Es ist eine schwere Entscheidung, eine einfache Entscheidung. Aber im Moment, denke ich mir, ist es für mich der Weg, den ich gehen muss. Kannst du es ja noch ein bisschen überdenken. Es eilt ja jetzt nicht so sehr. Eilt in dem Sinne schon, weil der Gesetzgeber ja einfach vorschreibt, wenn man die Abverkennungsklage machen möchte, dass man das innerhalb eines Jahres, glaube ich, machen soll oder muss sogar. Okay. Also, ich glaube, wir haben alles besprochen. Wir würden uns sonst wiederholen, lieber Günther. Okay. Dann musst du für dich deine Entscheidung fällen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Andrea. Andrea ist 32. Guten Morgen, Andrea. Ja, guten Morgen. Andrea, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich gestern auf dem Weg zur Arbeit was ganz Schlimmes auf der Autobahn erlebt habe. Gestern? Mhm. Was denn? Ich bin halt zur Arbeit gefahren und habe auf einmal mehrere Autos vor mir bremsen sehen und habe halt ein Auto rüberfahren sehen bis auf den Standstreifen und habe das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich auf Höhe dieses Autos war. Und da die Beifahrerin rausgesprungen ist, Hände wackelnd halt da stand mit so einem ganz erschrockenen Gesichtsausdruck und da dachte ich, du musst rechts ranfahren, du musst jetzt anhalten, du musst gucken, was da los ist. Wo stand diese Frau? Am Standstreifen, also die war die Beifahrerin dieses Fahrers und bin ich sofort aus meinem Auto rausgerannt, bin zu ihr hin und sagte, was ist los? Ja, mein Fahrer atmet nicht mehr Und ich so, haben Sie einen Notarzt angerufen? Und sie hatte das Handy in der Hand, gab mir das. Ich so, nee, ich kann das jetzt nicht. Ich so, halten Sie den nächsten Autofahrer an, der soll den Notruf absetzen. Ich bin Feuerwehrfrau, ich gehe zu dem Fahrer halt hin. Das war alles auf der Autobahn? Ja, auf dem Standstreifen halt, ja, auf der Sauerlandlinie. Ja. Und dann bin ich in das Auto reingegangen, in den BMW, und sah den Fahrer da, der hing noch so auf dem Lenkrad, und hab den dann nach hinten getan und merkte schon, es war so gar keine Körperreaktion mehr da. Und hab ihn halt dann immer angesprochen, er sollte atmen, er sollte mit mir reden und meine Reaktion von sich lassen, aber da kam irgendwie nichts. Und hab ihn halt immer so die Wangen gehauen, und dann kam noch ein anderer Mann, der riss dann die Fahrertür auf, damit der Mann halt Luft kriegte. Ja. Und dann fingen an, die LKWs schon zu hupen, weil es war ja normaler Berufsverkehr. Und ich so, gehen Sie von der Straße, ich mach das Fenster runter, ich kümmere mich um ihn. Und hab halt eigentlich in dem Moment nur funktioniert. Also ich wusste, ich muss einen Puls fühlen, ich muss gucken, ob er atmet. Ich hab den Atem gehört, dachte ich, dass ich da was höre. Ja. Und das war halt immer, wenn sein Kopf wieder nach vorne fiel und ich den wieder nach hinten tat, wurde anscheinend von der Lunge irgendwie so Luft gezogen, was für mich so aussah, als wenn er atmen würde. Und dann habe ich immer gesagt, ja, atmen so weiter. Und ich habe ihm immer Luft zugewedelt. Und dann hatte währenddessen eine andere Frau dann den diesen Notruf abgesetzt und hat halt erklärt, wir sind vor Lüdenscheid Süd, die sollten ganz schnell kommen. Ja, und ich war die ganze Zeit an ihm dran, und die Beifahrerin war die ganze Zeit immer am Schreien, Dieter, Dieter, du darfst nicht sterben, wach wieder auf. Und ich dachte echt, ach du Schande, was geht denn hier jetzt ab? Du bist aber Feuerwehrfrau, sagst du. Ja, das heißt, ja, du bist vertraut mit extremen Situationen. Das schon, weil ein Tag vorher hatten wir erst einen schlimmen Unfall, und da dachte ich mir, ja, es kann ja alles wieder nur besser werden. Und genau jetzt saß ich in dieser Situation vor dieser Person Auto. Du hattest einen schweren Unfall? Nee, morgen vorher hatten wir einen Einsatz, und den fand ich auch schlimm. Da sind zwei Autos ineinander gekracht, wie Glatteis. Ja, was war denn jetzt mit diesem Mann? Der ist am Steuer bei 120 auf der linken Spur einfach zusammengebrochen. Und die Beifahrerin, diese Claudia hieß sie wohl, die hat so gut reagiert, die hat die Handbremse gezogen, ins Lenkrad gegriffen und hat das Auto von links nach rechts auf den Standstreifen. Sensationell. Sie hat ein großes Unglück wahrscheinlich vermieden. Das war es eben. Also ich könnte das bis jetzt noch nicht realisieren, was die da geschafft hat. Ja, was hat denn der Arzt, als er dann kam, diagnostiziert? Ja, das war erstmal noch so lange, bis der Arzt kam, weil in Lüdenscheid kann man halt drauffahren, muss nochmal komplett in die andere Richtung fahren, drehen und dann erst auf diesen Abschnitt kommen, wo wir waren. Ah, ja. Und ich war halt an dieser Person immer dran und sehe auf einmal auf der Gegenfahrbahn erst den Notarzt losfahren. Und sehe das und denke, nee, das schaffst du nicht, du kannst den nicht so lange hier liegen lassen. Und dann war nur so eine Kurzschlussreaktion, du musst jetzt anfangen, den zu bearbeiten. Du musst den beatmen irgendwie. Und er war halt etwas stabiler, also ich habe ihm versucht, den Gürtel aufzumachen, sein Hemd ein bisschen aufzumachen, dass er Luft kriegen konnte. Habe versucht, über ihn drüber zu klettern, den Sitz halt mehr ins Waagerechte zu machen, damit ich halt Herzmassage machen konnte. Also, wir verkürzen das jetzt mal. Hast du Herzmassage gemacht und hast ihm das Leben retten können? Ja. Also ich habe Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht, weil ich sah den Notarzt und dachte, du musst jetzt was tun. So, und jetzt fängst du an. Und dann habe ich ihn immer beatmet und Herzmassage. Also hast du genau das Richtige gemacht, bis der Notarzt kam. Was hat der Mann denn nun, hatte der einen Herzanfall oder einen Schlaganfall? Ja, das war's ja eben. Also der Notarzt, also erst kam der Krankenwagen, hat ihn aus dem Auto rausgeholt, den hatte ich erzählt, ich habe alles weitere getan, aber ich fühle keine Reaktionen mehr von ihm. Dann haben sie ihn mitgenommen, haben den ziemlich lange im Rettungswagen behandelt halt. Man sah immer, dass sie Herzmassagen gemacht haben, weitergemacht haben. Dann kam irgendwann der Notarzt und dann habe ich mich um die Beifahrerin halt gekümmert. Okay, weil kam denn dann irgendwann raus, was der Mann hatte? Ja, dann kam der andere Rettungsfahrer halt aus dem Rettungswagen raus und schüttelte nur noch den Kopf. Und da brach so meine Welt zusammen und die von der Beifahrerin. Moment, das heißt, der Mann ist gestorben? Richtig. Also die haben gesagt, er ist wohl gestorben, als er am Lenkrad zusammengebrochen ist. Also er war eigentlich schon tot. Als du ihn versucht hast, wiederzubeleben. Genau. Also ich bin halt davon ausgegangen, er lebt noch. Ich wollte ihm halt helfen. Aber Andrea, er lebte nicht mehr. Ja, aber du hast doch ganz, ganz toll reagiert. Und das sagen mir alle. Also ich war bei meinem Arzt, hab mit dem Seelsorger telefoniert. Die sagen alle, ich habe super reagiert, weil ich sagte so, ich war sehr wahrscheinlich zur falschen Zeit am falschen Ort. Was sind denn deine Bedenken? Also ich komme halt im Moment, also ich weiß, dass ich richtig gehandelt habe. Ich habe alles versucht, was ich konnte, aber er war eben schon tot und ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Ist dir das im Nachhinein sogar unangenehm oder ekelhaft, dass du das gemacht hast? Nee, das irgendwie gar nicht. Also ich wundere mich selber, dass ich so reagiert habe, dass ich so funktioniert habe, dass das so gut geklappt hat, dass ich mich noch um die Beifahrerin gekümmert habe. Stell dir mal vor, was du dir vor Vorwürfe machen würdest, wenn du das nicht gemacht hättest. Richtig, dann das habe ich auch gesagt. Ja, dann würdest du sagen, mein Gott, vielleicht hätte ich es tun sollen, dann wird der Mann noch leben. Genau. So hast du, so wie du es gerade erklärt hast, alles exakt genau richtig gemacht. Eben, also mich wundert selber, dass ich das so gut konnte, weil ich bin halt 32 Jahre eine kleine Person und das war ein über 50-jähriger Mann, der ziemlich groß war. Und ich habe halt trotzdem mit Körpereinsatz das versucht, was möglich war. Du stehst eigentlich noch, glaube ich, unter Schock von dem Ereignis gestern. Ja, ja, denke ich auch. Also ich habe auch Beruhigungsmittel gekriegt, dass ich bin krankgeschrieben, dass ich halt erstmal runterkomme wobei und du ja, schönen Dingen ablenken. Ja, wobei du ja wirklich, du hast es ja gerade schon erwähnt, eben durch deine Tätigkeit bei der Feuerwehr schon auch sehr extreme Dinge erlebt hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, schon oft gesehen habe, aber eben noch nie so real mit einer toten Person. Ne? Und nicht so ganz nah dran. Klar, ich war an Verletzten dran und habe den Tropf mal gehalten oder irgendwie was gemacht, aber da wusste ich immer noch, die Personen leben und sind da. Und ich bin ja gestern auch davon ausgegangen, er lebt und jetzt ist er in guten Händen, jetzt wird ihm geholfen. Hast ich habe noch mit der Ehefrau telefoniert, weil die Claudia, die nicht anrufen konnte, habe ihr erzählt, ihr Mann ist in guten Händen, der wird jetzt gleich ins Klinikum gebracht, sie sollte doch bitte kommen und bitte nicht alleine, sich lieber noch eine Begleitperson suchen. Hast du da auf der Autobahn quasi erfahren, dass der Mann tot ist? Bei der Beifahrerin. Ja, was hast du dann wie hat sich die Situation aufgelöst? Was hast du dann getan? Bist du irgendwann nach Hause gefahren oder wie? Nee, als ich das gehört habe, so, die fahren jetzt in die Pathologie, da ging irgendwie bei mir wie so ein Vorhang runter und dann fing ich auch erst an zu weinen. Also dann wurde mir erst real, was hier überhaupt alles abgegangen ist. Dann hatte ich meinen Freund angerufen, dass der mit meiner Mama zur Autobahn kommt, dass sie bitte mein Auto hier runterfahren. Ich konnte auf einmal auch nicht mehr reagieren. Klar, verständlicherweise, ja. Ja, bin dann noch, 100 Meter weiter war ein Parkplatz, den bin ich noch wirklich angefahren. Danach, wir sollten alle die Autobahn wieder freimachen, weil sie waren insgesamt 3 Frauen, die angehalten haben. Kein Mann, der uns helfen konnte. Und wir hätten ihn auch nicht aus dem Auto gekriegt. Wir hätten falsch machen können, quasi. Nochmal so rein objektiv gesehen, aber das weißt du ja selbst, ich sag's nochmal, ganz, ganz klar möchte ich dir das sagen, ohne dich trösten zu wollen. Ich meine das ja ernst, dass du exakt alles richtig gemacht hast. Ja. Dennoch stehst du unter Schock und das ist ja auch ein Schock, wenn man sowas erlebt hat. Richtig. Ich möchte gerne das jetzt vom Sender nehmen, weil du in Ruhe jetzt Betreuung brauchst. Mhm. Meine Psychologin ruft dich jetzt an. Heide heißt sie heute Nacht. Und dann habt ihr auch mehr Zeit im Hintergrund zu beraten, was du heute Nacht noch oder morgen auf jeden Fall dann tun solltest. Ja, das ist nett. Lieber Andrea, bitte leg auf und du wirst gleich angerufen von alles uns. Alles klar. Tschüss und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Angelika, 63. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Angelika. Um was geht's bei dir? Ich habe folgendes Thema. Mein Mann ist eingeäschert worden ohne sein Gehirn. Und zwar, der ist vor 2-3 Jahren verstorben an den Folgen einer nicht erkannten Entsetze, also eine ungeklärte Todesursache, und ist dann obduziert worden. Und man hat uns aber nicht gesagt, dass man das Gehirn bei der Obduktion entnommen hat und nicht wieder in den Leichnam reingesetzt hat. Und nach ungefähr ein Dreiviertel oder einem Jahr nach der ganzen Sache bekamen wir von der Staatsanwaltschaft den Bescheid, das Gehirn wäre ja noch in der Gerichtsmedizin in Dortmund und was damit jetzt werden soll. Und was das war ein Schock. Das war ein absoluter Schock und ich habe mit meinen Kindern dann besprochen und da waren wir der Meinung, das soll dort bleiben zu Lehrzwecken oder was. Denn das hätte ich nicht nochmal geschafft. Das Gehirn extra noch einäschern zu lassen. Ne? Ja. Ich finde es unmöglich, dass man euch das nicht gesagt hat vorher. Ja. Weißt du, da sind so viele Sachen passiert. In der ganzen Sache ist ermittelt worden und das ist noch nicht abgeschlossen und der Arzt, der das eigentlich alles verursacht hat, der hat sich nach Österreich abgesetzt. Und also es sind hier Dinge, ich komme da nicht drüber weg. Mhm. Und was mir aber am meisten zu schaffen macht, es ist immer ein Auf und ein Nieder. Mal geht mir jetzt besser, mal falle ich wieder in dieses tiefe Loch, aber die Tatsache, dass ja noch irgendwas von meinem Mann da ist, das ist ganz grausam. Mhm. Und dennoch habt ihr euch dafür entschieden, dass dieses Gehirn dort in dem Institut bleibt? Ja. Weißt du, mein Mann, der ist in der Nähe von Dresden beigesetzt worden, weil wir stammen normalerweise aus Dresden. Mhm. Und er hat immer gesagt, wenn er mal das Zeitliche segnet, möchte er gerne in seine Heimat Erde. Mhm. Wir wohnen in Nordrhein-Westfalen und das war uns eigentlich... Achso, das heißt, das Grab ist sehr weit weg von deinem Mann. Ja, Ich fliege so alle Viertel bis halben Jahre mal nach Dresden. Mhm. Also hat das Grab gar nicht so eine große Bedeutung für dich? Ich habe hier zu Hause, der Bestatter hat mir ein kleines Herz gegeben, das hängt in einer Glasglocke drinne. Und in diesem Herz ist ein kleines bisschen Asche meines Mannes drin. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Ja, das ist unser kleiner Friedhof. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich wirklich eine gute Lösung. Und aufgrund dieser Lösung, die ich ja wirklich sehr rührend finde, könntest du doch eigentlich auch deinen Frieden damit schließen, dass das Gehirn eben auch an einem anderen Ort ist. Und es ist hier zu einem guten Zweck verwandt worden. Man hat ja hoffentlich etwas entdeckt daran und andere Leute können davon profitieren, andere Kranke vielleicht irgendwann. Das sage ich mir ja auch immer, aber es gibt Momente, ich bin mitunter auch sehr, sehr verzweifelt, weil mir es finanziell durch den Tod meines Mannes nicht besonders gut geht. Ja. Und ich bin da mitunter doch sehr verzweifelt, dass ich denke, Mensch, da ist ja noch irgendwo was von deinem Mann. Mhm. Und aber auf der anderen Seite, er ist nicht mehr da. Weißt du, Angelika, das ist genau der Satz, den du gesagt hast, er ist nicht mehr da. Und letztendlich, oder er ist bei dir. Die äußere Hülle, die ist nicht mehr da. Ja. Und auf die äußere Hülle kommt es ja dann auch nicht mehr an. Es kommt ja darauf an, wie du ihn in Erinnerung hast, ob du ihn bei dir fühlst. Das ist ja alles viel wichtiger als ein bisschen Asche oder eine Urne oder weiß ich was. Ja, weißt du, ich träume auch oft mal von meinem Mann. Mhm. Und die Träume sind aber so präsent, dass ich früh, wenn ich munter werde oder nachts mitunter, wenn ich munter werde, dass ich dann überlege, mein Gott, war der jetzt bei dir? Mhm. Du also hast... Hat diese Information, dass das Gehirn noch da ist, deinen Trauerprozess wieder aufgebrochen? Ja, sicher. Ja, sicher. Hm. Also, ich meine, heute geht mir es schon besser als vor also kurz nachdem er gestorben war oder voriges Jahr noch. Aber trotzdem, es gibt Zeiten, da fühle ich mich auch so alleine und so einsam. Wenn du, lass mich noch etwas sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Wenn du das nicht so sehen kannst, dass das ja eigentlich die äußere Hülle des Menschen ist und dann auch keine Wichtigkeit mehr hat, sondern Wichtigkeit sind die Erinnerungen, die Gedanken, das Gefühl, was du noch zu deinem Mann hast. Wenn du das nicht so sehen kannst und nicht schaffst, das so zu sehen, wäre es dann vielleicht doch nicht besser, wenn du in Auftrag geben würdest, dass das Gehirn noch eingeäschert wird und in das Grab kommt? Dann musst du ja gar nicht dabei sein. Ach Jürgen, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Mhm. Ich weiß, seine Seele lebt irgendwo weiter. Genau, darauf kommt es doch an, so, wenn und du das so siehst. Das ist wichtig. Ich denke mal, er ist auch vielleicht auch jetzt gerade bei mir mit. Genau, das ist der tröstliche Gedanke und an den musst du dich wirklich festhalten. Und das ist auch der richtige Gedanke, finde ich. Liebe Angelika, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Von Herzen alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ich danke dir für deine lieben Worte und ich gucke deine Sendung fast jede Nacht. Angelika, ich muss leider Schluss machen. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der Freien Nacht. Bis dahin.